Ja, kommen wir. Schlüssel? Fragt sie. Unter dem Sitz. Danny tätschelt den Schlüsselring an seiner Gürtelschlaufe. Ich hab schon genug Schlüssel für die Schule hier, da brauche ich nicht noch mehr. Der Wagen ist nicht abgeschlossen. Und ausnahmsweise hat er diesmal sein Handy mitgenommen. Sie nickt und geht hinaus. Als die Tür sich schließt, sagt Gilbert, »Der Transporter wird Ihren Wagen nach Great Bend bringen, wo man ihn von der Stoßstange vorn bis zum Auspuff hinten unter die Lupe nehmen wird. Ob man wohl etwas finden wird, was Miss Yvonne gehört?« »Nicht, wenn sie mir nichts unterjubelt.« »Eins von Ihren Haaren? Ein einzelnes, blondes Haar?« »Nicht, wenn wir Ihnen nichts unterjubeln, schon klar.« »Danny, wir werden jetzt doch eine kleine Spazierfahrt machen, aber nicht zur Polizei von Manitou, sondern zu Ihrem Zuhause. Rein aus Neugier. Stehen im Trailerpark Oak Grove überhaupt irgendwelche Eichen? 4 oder 5? Oder wenigstens 3?« »Nein.« »Dachte ich mir. Wir werden dort auf ein paar Polizisten und ein Spurensicherungsteam treffen. Ist der Hausschlüssel an dem Bund mit dem Wagenschlüssel?« »Ja, aber der Trailer ist nicht abgeschlossen.« Gilbert hebt die Augenbrauen, die dieselbe rot-graue Färbung haben wie die Frisur mit den überdimensionierten Geheimratsecken. »Oh, da sind Sie aber wirklich mit Gottvertrauen gesegnet.« »Nachts schließe ich ab, aber tagsüber...« Danny zuckt mit den Schultern. »Ich hab nichts, was sich zu stehlen lohnt.« »Sie reisen sozusagen mit leichtem Gepäck, ja? Das heißt, Sie sind nicht nur medial begabt, sondern auch ein Jünger von Thoreau.« Wer das ist, weiß Danny ebenso wenig, wie er weiß, was Tinder sein soll. Vermutlich ist das Gilbert bewusst. Dessen Blick kriecht ihm weiterhin unablässig über das Gesicht. Jetzt wird Danny klar, weshalb er den Blick als schroff empfindet. Die Augen leuchten nicht, funkeln nicht, sie drücken nur eine gewisse Begierde aus. Wie ein Grundgeräusch, denkt er. Eine merkwürdige Vorstellung, doch irgendwie passt das. Er fragt sich, ob Gilbert wohl träumt. »Ich habe eine Frage an Sie, Danny. Eine, die ich schon einmal gestellt und die Sie beantwortet haben, aber diesmal werde ich Sie zuerst über Ihre Rechte belehren. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn Sie sich jedoch entscheiden, mit mir zu sprechen. Das müssen Sie nicht, aber sollten Sie es tun, kann alles, was Sie sagen, vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Falls Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer gestellt.« Er hält kurz inne, die kleinen weißen Stifte kommen zum Vorschein. »Das kommt Ihnen doch bestimmt bekannt vor.« »Tut es.« Danny stellt sich vor, wie die Polizei bereits am Trailer ist, wenn er mit Gilbert dort eintrifft. Alle Nachbarn, die nicht gerade bei der Arbeit sind, werden das mitbekommen und weiterverbreiten. Die Polizei hat den Trailer von Danny Coughlin auseinandergenommen. Bis Anbruch der Dunkelheit wird das in ganz Oak Grove bekannt sein. »Ihre Rechte sind Ihnen klar?« »Sind Sie. Aber Sie nehmen ja nichts auf. Ihre Kollegin hat das Handy mitgenommen.« »Darauf kommt es nicht an. Was jetzt gesagt wird, bleibt ohnehin unter uns.« Gilbert steht auf, beugt sich vor und stützt die Fingerspitzen auf den Bibliothekstisch. Forschend blickt er Danny ins Gesicht. »Also, noch einmal. Haben Sie Yvonne Wicker umgebracht?« »Nein.« Zum ersten Mal wirkt Gilberts Lächeln echt. Mit leiser, beinahe zärtlicher Stimme sagt er, »Ich glaube aber, dass Sie das getan haben. Ich weiß, dass Sie das getan haben. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht darüber reden wollen?« Danny wirft einen Blick auf seine Uhr. »Was ich will, ist was anderes, nämlich die beiden Jungs ausstempeln. Und mich selbst.«